Die Armeeangehörigen und Bewohner der DVJK gedachten voller Ehrfurcht des Genossen Kim Jong-il zu seinem 5. Todestag. Am Tag der größten nationalen Trauer betraten die Armeeangehörigen der Volksarmee, die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten und die Jugendlichen und Studenten den Platz vom Sonnenpalast Kumsusan, der heilige Stätte von Zuze, und verbeugten sich vor den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. Die Koreaner suchten voller Ehrfurcht die Bronzestatuen und Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il an ihren Wohnorten auf. In den Bezirken und Städten wie den Bezirken Südpyongan, Nord- und Südhamgyong und Yanggang und der Stadt Kaesong gab es die Gedenkkonzerte der Künstler, Jugendlichen, Studenten und Mitglieder des Frauenbundes sowie die Gedenkveranstaltungen der Jugendlichen und Studenten und derjenigen, die den Staatsführer Koreas begegneten oder diesem bekannt sind. Die Unterorganisationen der Massenorganisationen des ganzen Landes hielten die Kundgebungen ab, auf denen die Schwüre abgelegt wurden.